Euro 2. Es gibt keine Rückreise. Yeah. Ich bin Rapper Nummer 1 in meiner Stadt. Seit 5 Jahren bringe ich den Scheiß hier on top. Weil ich meiner Stadt den Weg weise wie ein Blindenhund. Ich weiß, ich würde mehr erreichen mit nem Pilz im Mund. Egal, ich schreibe mir die Finger wund. Jeden Vers, jeden Part, auf ne ehrliche Art. Ich bin morgen das, was mein Herz mir heute sagt. Und nicht das, was ich seh, egal wie sehr ich's auch mag. Ich bin ich, egal ob andere mich lieben oder hassen. Mich kannst du nicht verbiegen, Bruder, lass es. Ich bin standhaft und zudem alt genug, bescheiden, will nur das, was mir zusteht. Mehr nicht, nehm nur meinen Anteil und verpiss mich. Versuche mich auf eure Welt einzulassen. In jeden Track schön und gut Konzept reinzupacken. Um zu zeigen, ich bin mehr als nur ein Westside-Kanacke. Um zu zeigen, ich hab Hip-Hop im Blut. Trotzdem bin ich für die Hetzen nicht Hip-Hop genug. Hier, das ist Pottweiler Zuckerstube. Was Hip-Hop? Wir waren Hip-Hop, als dein Vater noch das Loch deiner Mutter suchte. Ey, Jungs, gib keine Rückreise. Wir sind einmal gekommen und geh nicht mehr, denn dieses Game ist nur ein Stück Scheiße. Mann, wir wollen unseren Lohn haben. Guck in meine Augen und du siehst, wie lange wir schon warten. Ey, yo, es gibt keine Rückreise. Wir sind einmal gekommen und geh nicht mehr, denn dieses Game ist nur ein Stück Scheiße. Ihr wollt ficken mit der Clique, aber keiner kann was bitten, was wir bitten, also bitte. Sag mir Fame oder drauf sein. Spür dir den Pain, den ich aufschreibe. Ich brauch von diesem Game hier ne Auszeit. Mein Block will heute Cash. Ich sehe iPods mit eurem Dreck. Guck, ich habe keinen Bock auf deutschen Rap. Was ich erzähle, hier sind bittere Schmerzen. Ich seh Rapper im TV, die kein Pfifferling wert sind. Ihr wollt harmlose Texte? Wir haben schlaflose Nächte. Hier in diesem Staat ohne Rechte. Mein Traum ist gefickt. Fürs Rap-Geschäft haben wir die Schule geschmissen und uns verlaufen im Nix. Sind nach außen ne Klick, aber viele meiner Brüder haben sich über die Jahre hinweg verkauft wie ne Bitch. Doch ich weiß, dass ich gerade bleib. Zeig euch den harten Style mit ner Technik, die ihr nicht begreift, weil ihr Plagen seid. Deutschrap ist ne Hure geworden. Manuelsen macht das beste Album. Mann, was wollt ihr von meinem Bruder noch fordern? Ihr seid verbissen, gefickt in euren beschissenen, pissigen Fressen. Guckt mir in die Augen, Mann, ich fick euer Lächeln. In dieser deutschen Hip-Hop-Scheiße gibt's nix mehr zu holen. Wir machen's besser, also gib mir mein Lohn. Was ist los, ey, Junge? Es gibt keine Rückreise. Wir sind einmal gekommen und geh nicht mehr, denn dieses Game ist nur ein Stück Scheiße. Mann, wir wollen unseren Lohn haben. Guck in meine Augen und du siehst, wie lange wir schon warten. Ey, yo, es gibt keine Rückreise. Wir sind einmal gekommen und geh nicht mehr, denn dieses Game ist nur ein Stück Scheiße. Ihr wollt ficken mit der Clique, aber keiner kann was bitten, was wir spitten, also bitte. Ey, yo, es gibt keine Rückreise. Wir sind einmal gekommen und geh nicht mehr, denn dieses Game ist nur ein Stück Scheiße. Mann, wir wollen unseren Lohn. Aber keiner kann was bitten, was wir bitten.